1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. 1:01 und wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitagnacht, freie Themennacht, wie immer. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, der möge bitte diese Nummer hier wählen. 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten, zu streiten oder zu diskutieren? 0800 220 50 50. Und die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Lena. Lena ist 32 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Lena. Weswegen rufst du an? Ja, also zunächst möchte ich dir einmal sagen, dass du mich eigentlich in jeder Lebensphase begleitet hast. Ich wollte eigentlich immer mit dir mal telefoniert haben, aber ich konnte über all die Sachen eigentlich nie richtig reden. Mhm. Und im Moment ist echt der Zeitpunkt gekommen, dass ich einfach mal spreche. Ja, sehr gerne. Und zwar geht es bei mir darum, dass ich seit meinem 8., 9. Lebensjahr bis heute eigentlich versucht habe, mein Leben irgendwie zu überleben. Weil ich habe seit diesem Zeitpunkt sexualisierte Gewalt durch verschiedene Familienmitglieder und auch fremde Personen erlebt. Das ging bis 15 und hat dann aufgehört, warum auch immer, das weiß ich nicht. Ja. Meine Mutter hat das früher erfahren durch meine Schwester, die hat das Gleiche erlebt. Ja. Lena, gehen wir mal in die Kinderzeit zurück. Du sagst, das hat angefangen im 8., 9. Lebensjahr. Ja. Was ist genau da passiert? Also, es fing eigentlich so schleichend an, dass immer Blicke halt da waren, die anders waren als von anderen Personen. Wer hat dich denn so angeguckt? Das war mein Stiefvater. Ja. Mein Stiefopa. Ja. Mein Stiefonkel und ein Großneffe von meinem Stiefopa. Die oder haben Großcousin, irgendwie, irgendeiner ist das, keine Ahnung. Die haben dich so angeschaut. Genau. Wer war dann der Täter? Alle. Alle? Ja. Also nicht zusammen, aber ich denke, das war abgesprochen, weil hinterher halt auch fremde Personen dazu kamen und ich auch mal gesehen habe, dass der Geld dafür kassiert hat. Wir sprechen von vier Familienangehörigen. Genau, aber alles von Vaterseite, ne? Das ist also nicht von mütterlicherseits, alles nur. Wer hat es zuerst getan? Mein Stiefvater. Da warst du 8, 9 Jahre alt? Ja. Und dann kam der Opa? Genau. Und so weiter? Ja. Du glaubst, dass die sich abgesprochen haben? Ja. Was ja fürchterlich ist. Was ja unfassbar eigentlich ist. Ja. Und du sagst, du glaubst, da sind andere Männer auch noch mit einbezogen worden? Genau. Mhm. Fremde? Fremde, die kannte ich gar nicht. Wie lief das denn dann so ab? Wie sind deine Erinnerungen? Ja, das lief immer in einem Haus ab, wo wir groß geworden sind, im Keller. Da war es eingerichtet, da war ein Bett. Und dann war doch zum Beispiel dein Stiefvater? Ja. Und dann kam auch noch ein anderer, fremder Mann. Genau. Blieb dann dein Stiefvater dabei? Das war unterschiedlich. Der ist auch gegangen. Und die konnten mit uns machen, was sie wollten. Mit der Schwester auch? Ja. Wie viel älter ist die als du? 3,5 Jahre älter. Das heißt, manchmal wart ihr beiden Mädchen unten im Keller und dann passierte es zusammen? Ja. Bei so vielen Tätern kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du mal überhaupt einen ruhigen Tag hattest. Nee, ich habe eigentlich ja bis heute überlebt. Es ist noch jede Menge an Defiziten übrig geblieben, aber die so, ich würde mal sagen, na, ich meinte, über Jahre hat alles, was ich erlebt habe, 100% meines Tages abgedeckt. Ne? Mhm. Und im Moment bin ich so, das heißt, es 60% des Tages ist eigentlich doch noch über die ganze Gewalt, die ich erlebt habe, und Angstzustände habe ich halt und Flashbacks. Ich habe Albträume, ne? Verstehe. Ich habe meinen Job verloren, ich bin erwerbsunfähig mittlerweile. Ja. Dann ist es damals, so meinte ich es gerade, beinahe täglich passiert. Ja. Und du glaubst, dass deine, dass diese Stiefverwandten, so will ich sie mal nennen, dass die auch Geld dafür genommen haben? Ja. Die haben also dich, kleines Mädchen, verkauft. Genau. Wann war es das letzte Mal? 2004. 2004? Ja. Das sind gerade mal 6 Jahre her. Ja. Da warst du 26. Ja. Wie ist das zu erklären? Also ich hatte ja, du hattest mich kurz unterbrochen, das hat mit 15 aufgehört. Ich weiß nicht warum. Hm. Aber ich wollte dann irgendwann aus dem Familiensystem rausbrechen, weil ich einfach, ja, wir haben Friede, Freude, Familie gespielt nach außen hin, ne? Hm. Und mussten das auch, weil wir sonst Schläge gekriegt haben und so, ne? Hm. Und die Gewalt einfach noch größer wurde. Und ich konnte das irgendwann nicht mehr. Und dann habe ich mich immer mehr distanziert und dann, ja, habe ich eigentlich versucht, den Kontakt ganz abzubrechen, und dann hat sich die Gewalt wieder gesteigert, bis es halt wirklich wieder aber wo zu bist einer du Vergewaltigung denn, kam. Wo bist du denn, als du 15 warst, hingegangen? Ich lebte noch zu Hause. Ich lebte bis 19 Jahre zu Hause. Ja. Und wann ist es dann zu der Vergewaltigung gekommen? Dann lebte ich mit meinem Ex-Mann zusammen, aber in dem gleichen Ort, noch wo meine die Wohnung war von meinen Eltern. Da warst du dann mittlerweile wie alt? 22. Und was ist dann genau geschehen? Dann hat er mich am Bahnhof abgefangen und da war eine Riesenbaustelle und da war kein Mensch mehr. Ich kam gerade von der Arbeit. Der Stiefvater. Genau, und dann hat er mich zusammengeschlagen und mich dann brutal vergewaltigt. Und dann ist das immer noch weitergegangen bis 2004? Genau. Wie viel Mal war es danach dann nochmal? Kann ich gar nicht sagen. Wo ist das dann passiert? Also der hat mich eigentlich immer, oder auch die Kollegen, der war nie alleine, da waren immer noch Männer, andere Männer dabei, die kannte der mit Sicherheit von früher noch. Und die haben mich immer unterwegs abgefangen und deshalb ist das auch heute so, dass ich eigentlich nicht rausgehe aus meiner Pflichtwege mache. Du berichtest, ich habe Angst rauszugehen. Du berichtest mir gerade von einem Kapitalverbrechen. Zu der Zeit, als du dann schon viel älter warst, was du gerade berichtet hast, hattest du einen Partner, einen Freund. Ja, ich war verheiratet. Du warst verheiratet, genau. Hast du dem davon erzählt? Nein. Wem hast du überhaupt erzählt? Gar keinen. Du hast am Anfang etwas berichtet von der Rolle deiner Mutter. Wie genau können wir uns das vorstellen? Ja, sie hat weggeguckt. Sie wusste es und sie hat weggeguckt. Die hat das damals schon gewusst, als ihr als kleine Kinder missbraucht wurdet. Ja. Entschuldige, die intime Frage, als du 8, 9, 10 Jahre alt warst, haben die Männer mit dir Geschlechtsverkehr gehabt? Ja. Hm. Du hast niemanden angezeigt? Nein. Weil ich wusste, ich überlebe das nicht. Die hätten mich zum Schweigen gebracht, das weiß ich. Das heißt, es wurde immer gedroht? Ja. Mit was haben die gedroht? Ja, also, als das mit dem Familiensystem anfing, als ich da ausbrechen wollte, hat er damit gedroht, mein Patenkind zu missbrauchen und als Nächste zu nehmen. Hat er auch damit gedroht, dir das Leben zu nehmen? Ja, und meiner Mutter. Er wusste halt, ich weiß zwar nicht, warum ich meine Mutter so abgöttisch geliebt habe, aber ich habe immer versucht, meine Mutter schützen zu wollen vor dem. Und da hat er halt auch immer gesagt, dass er der was antun, ne? Lebt deine Mutter noch? Ja. Hast du mit deiner Mutter Kontakt? Nein. Nein. Ich habe sogar gar keinen Familienmerkkontakt. Ich habe eine neue Identität kriegen müssen, weil ich zweimal untergetaucht bin und die haben mich immer wieder gefunden. Dann habe ich eine Auskunftssperre beantragt, weil das geht ja schneller. Hm. Da hatte ich eine Unterstützung wenigstens von so einem Frauentreff. Hm. Aber die Polizei hat nie Wind davon bekommen, was da Schreckliches passiert ist. Diese Täter, leben die alle noch? Mein Stiefopa ist gestorben und die anderen leben noch. Das heißt, man kann davon ausgehen oder man kann das vermuten, dass die heute immer noch solche Dinge tun mit anderen Kindern. Ja. Du hast es am Anfang ja richtig formuliert. Es stellt sich mir die Frage, wie man das überhaupt alles überleben kann. Ja, Domian, ich habe halt so Sachen entwickelt und es ist halt vieles, was meinem Körper nicht so gut getan hat, wie zum Beispiel, ich hatte 5 Jahre eine Magersucht. Und seit 10 Jahren konsumiere ich mittlerweile Cannabis. Obwohl ich das mittlerweile nicht mehr so schlimm finde, weil ohne halte ich das einfach nicht aus. Das verkrafte ich nicht, die Schmerzen, die psychischen Schmerzen. Ne? Verstehe. Du warst auch noch nie in einer Therapie. Doch, ich war schon jede Menge in Therapie. Ach so. Also ich war so oft in Therapie und habe auch schon so viele Suizidversuche hinter mir, dass das eigentlich so weit war, dass sie mich in ein Wohnheim stecken wollten, weil sie in der Meinung war, ich könnte alleine nicht mehr leben. Ne? Diese Therapien, die du gemacht hast, haben die dir gar nicht geholfen oder zumindest ein wenig? Also wenn ich es heute aus heutiger Sicht sehe, würde ich sagen, die haben mir alle geholfen. Also es waren kleine Fortschritte. Ja, es ging mir immer erst schlechter, weil ich... Klar, wenn man wieder daran erinnert wird. Und das ging natürlich dann auch über Monate. Also ich habe mir auch 2 Traumatherapien gemacht, wo mit Psychodrama gearbeitet wurde. Also so Familienaufstellung, Nachstellen und so. Und also danach bin ich richtig abgestürzt. Das glaube ich, ja. Ich weiß nicht, also heute hätte ich es spät zu einem späteren Zeitpunkt machen müssen, aber nicht so kurz nach den ganzen Ereignissen, das ging gar nicht. Also also ich habe auch fast 5 Jahre gebraucht, bis ich da wieder rauskam. Wie lange liegt jetzt die letzte Therapie zurück? Ich mache noch. Also ach, du bist ich bin gerade dabei. Noch in einer ambulanten Therapie. Ah, ja. Also ich bin mal eine Neurologin in Behandlung. Wir machen jetzt, sie nimmt sich Zeit, wenn ich irgendwie Zeit brauche, mit jemandem zu reden. Aber ich mache jetzt keine Psychotherapie, sie ist halt meine Neurologin, die mir halt hauptsächlich auch Medikamente verschreibt und so. Bist du noch verheiratet? Nee, ich bin geschieden, aber ich habe einen neuen Partner. Ja. Macht dir Partnerschaft im Sinne der Erotik und Sexualität? Nein. Nein. Das macht dir keinen Spaß. Das interessiert mich. Ich kann Sex gar nicht ertragen. Ich ekel mich so davor. Wie funktioniert denn dann eine Partnerschaft? Dein Freund erwartet das doch sicher. Ja, also ich würde mal sagen, wir haben sehr viele Probleme gehabt, weil wir hatten auch ein Bett und dann hat er im Traum dann angefangen, weil wir so lange keinen Sex mehr hatten, mich halt zu berühren und ich bin dann natürlich auch wieder völlig abgestürzt, so, ne? Und ja, wussten auch nicht, wie wir da rauskommen sollten, aber er sagt, er hatte das nicht unter Kontrolle und so und konnte das nicht steuern, bis wir dann auf die Idee kamen, dass wir uns 2 Betten angeschafft haben. Jetzt haben wir 2 Betten und es läuft alles prima. Und auch dieser neue Partner weiß nichts von der Vergangenheit? Doch, der weiß das. Der weiß das. Doch, und der hat, weiß das, und ja. Hat der, ich glaube, sonst wird er das gar nicht verstehen. Das glaube ich auch, sonst ging das gar nicht. Und das ist halt einfach so, ich sehne mich nach Nähe. Das muss ich dir ganz klar sagen, auch in unserer Beziehung. Und er sehnt sich nach Nähe und Sex. Natürlich, ja. Und das ist das große und Problem da. Er kann zum Beispiel jetzt keine Nähe zulassen, ohne Sex zu haben, weil wir so lange keinen Sex mehr hatten. Das heißt, wir verzichten beide auf Nähe und er auch noch auf Sex. Das ist ja auch ein krasser Kompromiss, den ihr da geschlossen habt. Wir leben eigentlich zusammen wie Bruder und Schwester. Jetzt hast du dich heute, du sagst, du hast oft schon über nachgedacht und verfolgst auch die Sendung, hast dich heute entschieden, hier bei mir über dieses Unfassbare zu sprechen. Warum hast du dich heute entschieden? Domian, weißt du, ich glaube, ich habe in meinem Leben einfach zu wenig geredet. Ich habe so lange geschluckt und konnte auch, ich habe gar keine Worte gefunden dafür, was passiert ist. Und Ich muss dir sagen, dass ich wirklich schockiert bin von dem, was du erzählst. Und wir alle uns nicht ansatzweise vorstellen können, was du für ein Schicksal hast. Niemand kann sich das vorstellen. Das kann deine Schwester nachempfinden, die das auch erlebt hat. Aber jemand, der es nicht erlebt hat, kann das nicht denken. Das kann man nicht denken. Ja. Glaubst du denn, dass diese Therapie und diese Behandlung bei der Neurologin, bei der du jetzt bist, dass dich das schon auch noch wieder einen Schritt weiter nach vorne bringt? Ja, schwierig. Also ich habe im Moment noch so ein Problem. Also ich kann nicht mit manchen Sachen kann ich mit der nicht reden. Was denn zum Beispiel? Ja, zum Beispiel über meinen Cannabiskonsum. Hm. Warum also nicht? Weil du dich schämst? Ich bin der Meinung, dass ich dann eine Therapie machen soll, aber ich bin mittlerweile der Meinung, die Meinung habe ich seit 2 Jahren, ich habe so viel Leid erlebt und wenn es eine Möglichkeit gibt, dass es leichter wird, dann nutze ich das und das ist nun mal das Rauchen. Wird in dieser Therapie auch noch über die Möglichkeit gesprochen, dass du doch Anzeige erstattest oder ist das erstmal kein Thema nach wie vor kein Thema für dich? Das ist für mich kein Thema, weil ich bin jetzt geschützt, allein durch die neue Identität und man kann nicht anonym eine Anzeige erstatten. Ich verstehe. Ich habe mich schon einmal in Gefahr gebracht, indem ich das Jugendamt eingeschaltet habe, wegen meinem Patenkind. Hm. Da habe ich auch die Unterstützung der Klinik gehabt, in der ich da war. Hm. Und da musste ich auch meinen Namen offenlegen, aber durch die Klinik habe ich das dann geschafft, dass sie mir wirklich zu 100% zugesichern konnten, dass mein Name nicht bei den Ermittlungen, also zumindest nicht nach außen hin tritt. Weißt du, in mir schreien gerade zwei Seiten. Die eine Seite schreit, dass diese Menschen hinter geschlossenen Riegel gehören und aufs Schlimmste bestraft werden müssen. Aber auf der anderen Seite respektiere ich sehr, was du sagst. Weil ich glaube, dass das vielleicht dann wirklich zu viel wäre und dich völlig zerstören würde, wenn du dich mit all dem nochmal so intensiv und vor Gericht auseinandersetzen müsstest. Das muss man dann so hinnehmen und so tolerieren und akzeptieren. Ich habe gerade ein großes Problem, Lena. Du weißt, dass ich natürlich eine gewisse zeitliche Begrenzung hier habe. Ja, klar. Und wir haben uns jetzt schon sehr lange unterhalten und ich habe mich sehr gerne mit dir unterhalten. Werde natürlich deinem Schicksal überhaupt nicht gerecht in einem so kurzen Gespräch. Ich finde es sehr toll, dass du dich gemeldet hast hier und dass du den Mut gefunden hast zu sprechen und danke dir auch für das Vertrauen, dass du es mir erzählt hast. Ja, denn gerne. Das, glaube ich, ist immer, immer schwer, sich zu äußern, wenn man sowas erlebt hat. Möchte dir jetzt nachwirkend noch gerne ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Und dann könntet ihr ja mal überlegen, was vielleicht noch zu tun ist. Ja, gerne. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, Lena, dass es noch immer und immer wieder einen Schritt nach vorne geht und dass du nach all dem Horror, den du erlebt hast, noch viele, viele, viele schöne Jahre in deinem Leben haben wirst. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ja, danke schön, Domian. Liebe Lena, du legst auf, wir melden uns gleich wieder. Okay, vielen Dank. Tschüss. 0800 220 50 50, die Telefonnummer oder die Mail, unter der ihr uns erreichen könnt, domian@wdr.de. Herzlich willkommen, Sarah. 26. Guten Morgen, Sarah. Einen schönen guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Sarah, über was reden wir? Also eigentlich im Grunde genommen im Ganzen gesprochen, dass ich meine letzten 9 Jahre meines Lebens in Frage stelle. Was ist geschehen? Ich habe immer an diese eine große Liebe geglaubt, habe sehr jung einen damals wunderbaren Menschen, wie ich glaubte, kennengelernt, in den ich mich, wie man so schön sagt, auf den ersten Blick verliebt habe. Mhm. War mit dem Mann auch eine Beziehung eingegangen und war bis jetzt, also vor einem Jahr, mit ihm noch zusammen. Ja. Diese Beziehung war sehr schön, Höhen und Tiefen, wie es in jeder Beziehung, Ehe, wie auch immer, gibt. Nur irgendwann habe ich mich nach einer gewissen Zeit nicht mehr wohl gefühlt. Ja, warum? Weil er sozusagen zwei Gesichter hat. Also, welche Gesichter sind das? Das ist in der einen Seite von außen her vor anderen der Mann, der alles tut und macht und sie sich also kein wie soll ich das erklären? Also der perfekte Mann einfach ist, und wenn wir dann alleine sind, dann jemand, der halt ganz gerne die Macht über einen haben möchte. Wie äußert sich das, dass er die Macht über dich haben wollte? Was hat er getan? Ich war sozusagen fast wie sein Besitz. Es war halt so, dass er sehr eifersüchtig war. Ich durfte halt nicht weggehen. Dass er mich kontrolliert hat, wenn wir zu Hause waren oder ich zu Hause, dass er mich von der Arbeit aus angerufen hat, gefragt, wo bist du, was machst du, warum warst du jetzt nicht am Telefon, wo warst du einkaufen, diese Sachen andauernd. Und ich habe mich dann zunehmend mich dem gefügt. Im Nachhinein oder heute stelle ich mir die Frage, warum habe ich das überhaupt gemacht? Das bedeutet, dass du sehr isoliert gelebt hast und keine Freunde mehr hattest? Ja, also das halt wollte er. Ich hatte natürlich dann halt alleine durch unsere Kinder, wir haben 3 gemeinsame Kinder, natürlich dann Kontakt durch Mütter oder sonst irgendwas, aber es hat ihm alles missfallen, weil er wollte mir dann halt einreden, dass die mir einfach nur Dummquatsch erzählen und... Wie alt ist er eigentlich? Er ist doppelt so alt wie ich. Doppelt so alt? Ja. 52? Ja. Holla. Und, hat er dich geschlagen? Nein, also was er nur gemacht hat, ist, dass er eine Macht hatte, mit Worten, mit Gesten oder mit Abweisungen mich sehr unter Druck zu setzen. Dich klein zu machen, dich zu verletzen, genau, dich zu demütigen. Also, genau. Und das hat er auch immer sehr gut geschafft. Also ich habe dann auch immer dann gesagt, ich war wirklich an allem schuld. Von wem ist denn dann jetzt die Trennung ausgegangen? Von dir. Von mir. Das hast du dann geschafft. Also sie war halt ausschlaggebend, weil ich erfahren habe, dass er mich betrogen hat. Natürlich auch noch mit einer anderen Frau, aber das hätte ich irgendwie noch verkraften können. Aber, also es hört sich jetzt blöd an, aber ich habe halt rausbekommen, dass er versucht hat, durch mich Versicherungsbetrug zu machen. Also nicht nur, dass er dich wirklich betrogen hat im moralischen Sinne mit deiner Frau, sondern dass er dich auch noch kriminalisieren wollte. Ja, das war halt eher durch Zufall, dass ich das herausgefunden habe, wo ich einen Versicherungsschein bekommen habe. Um wie viel ging es denn da? Also der Wert oder dieser Schaden waren 16.000 Euro. Bist du denn sauber aus der Geschichte rausgekommen? Ja, weil ich halt beweisen konnte, weil ich der Versicherung nahegelegt habe, dass, also es ging um ein Auto, um einen versuchten, angeblichen Autounfall. Ja. Ich das Auto ja nicht hatte, weil wir haben die Autos getauscht. Ich habe das größere Auto gehabt für die Kinder und er hatte mein kleineres Auto. Ja. Und ich habe dann halt auch diese Unfallstelle alles abgesucht und weil ich... Okay, du konntest es also beweisen. Ich habe es aber auch gespürt, dass das war nicht richtig, was war. Er hat mir zwar gesagt, es ist so, aufgrund dessen habe ich dann die Trennung heimlich vorbereitet. Also er wusste davon nichts. Er wusste auch nichts, dass ich Kenntnis darüber hatte, dass es nie einen Unfall gegeben hat, weil dann halt die Anzeige lief von der Versicherung. Wie hat er denn dann reagiert, als er realisieren musste, dass du dich von ihm trennst? Das war dann für mich auch nochmal dazu schwer, weil ich muss dazu sagen, ich war ja auch kurz bevor ich mich getrennt habe, war ich schwanger gewesen mit unserem gemeinsamen 4. Kind. Das hat das 4. Kind hat mich dann nochmal zusätzlich verstärkt, halt eine Wohnung zu suchen, weil ich mein Kind und meine anderen 3 Kinder schützen wollte, weil ich einfach gedacht habe, ich will nicht mit einem Menschen zusammenleben, der kriminell ist. Und okay, die Frage war, wie er reagiert hat, als er kapiert hat, dass du dich trennst. Hat er es hingenommen? Hat er getobt? Natürlich nicht. Also er hat an dem Tag, wo ich ausgezogen bin, er ist zur Arbeit gefahren, wo er das Haus verlassen hat, habe ich meine Freunde, die alle bei mir waren, die mir geholfen haben, habe ich meine Sachen gepackt, die Sachen von den Kindern, und bin in die Wohnung gezogen. Neue Wohnung gezogen. In einer ganz schnellen Aktion. Er war weg zur Arbeit oder wo auch immer und du bist weg. Ja, genau. Und das war vorher alles so organisiert. Das war von mir heimlich organisiert worden und mit Hilfe meiner Freunde. Das Ganze liegt jetzt genau wie lange zurück? Ein Jahr. Lässt er dich in Ruhe? Nein, also er lässt mich nicht in Ruhe. Also ich bin dann leider auch in so einer verzwickten Situation, dass ich immer an die Kinder denke, aber das Schlimme an der ganzen Sache ist, dass also am Anfang habe ich gedacht, dass er so hinterher ist, ist vielleicht überall so, wenn man gerade, wenn man sich nicht einfamilienlich trennt, sondern wenn der eine Partner sagt, ich mach Schluss oder ich gehe, ich verlasse dich, dass der andere natürlich versucht, den anderen wieder zum Rückgang zu bewegen. Und wie war denn das? Gab es denn, hat er dich besucht? Gab es heftige Gespräche? Gab es Auseinandersetzungen? Es gab natürlich Kontakte, alleine versuchte Kontakte wegen den Kindern, weil er dann anfing, er will die Kinder sehen, aber er hat dann immer die Kinder als Grund genommen, um mit mir zu reden, dass er dann halt mich dann versucht hat, zum Rückgang zu bewegen. Ich habe ihm aber dann gesagt, ich komme nicht zurück. Okay. Es ging dann halt weiter, dass er dann halt über E-Mails mir Nachrichten geschrieben hat. Ich verstehe, da kam eine ganze Menge. Aber jetzt nicht nur zwei, drei Stück, sondern es kamen dann so 30 so, mindestens am nun Tag. Könnte man ja, nun kann man ja, 30 kamen am Tag. Okay. Ja, also nun kann man ja eigentlich sagen, sei froh, dass du ihn los bist, aber du bist ihn eben noch nicht richtig los. Nein, also ich bin ist das der Grund? Ist das auch der Grund deines Anrufes, dass du ihn noch nicht richtig los bist? Ja, auch, weil ich dann... Was ist noch der Grund? Der Grund ist, dass ich einfach Angst habe, dass die letzten Jahre meines Lebens, Entschuldigung, diesen Ausdruck, aber für den Arsch waren, weil ich dann halt auch an diese Liebe verzweifeln lasse, dass ich das Gefühl habe, oder Angst habe, dass dieser Mensch mich nie in diesen 9 Jahren, fast 10 Jahren geliebt hat, dass er dann halt so mich bedrängt, mir hinterherfährt, wenn ich mit den Kindern einkaufen bin. Also Sarah, lass mich mal was sagen. Ich glaube in der Tat, dass man manchmal Zeiten lebt und verlebt, die im Nachhinein ja genau das waren, wie du es gerade beschrieben hast. Manchmal sind es nur kurze Zeiten, bei manchen Menschen sind es viele, viele Jahre, die sinnlos verschwendet wurden. Ich glaube, dass man das akzeptieren muss, wenn man einsieht, dass man einen falschen Weg gegangen ist oder dass man einfach auch Pech gehabt hat. Das kann ja auch sein. Man darf sich natürlich nicht dadurch die Zukunft kaputt machen lassen. Nur ich versuche sie mir auch nicht kaputt machen zu lassen. Es ist halt nur so, es tut halt einfach natürlich alles furchtbar weh, vor allen Dingen, wenn man dann, wenn er dann halt anruft, also das Jugendamt hat mir nahegelegt, auch eine Nummer bereitzuhalten, weil er der Vater der Kinder ist. Aber wenn er dann halt anruft, dann sind das eher dann immer nur Kommentare, Beleidigungen, die ich mir anhören muss oder dass er mir dann SMSen schreibt oder weiterleitet von Frauen, die ihn angeschrieben haben. Also bist du eigentlich innerlich schon richtig distanziert und getrennt von diesem Mann? Wenn ich ihn sehe ich ganz klar die Trennung. Was mir in mir halt auslöst, ist einfach diese Unfassbarkeit, dass ich mich halt einfach in ihn trennen konnte, weil ich habe ihn ja wirklich aufrichtig geliebt. Es war ja ich habe Sie verstanden. Die Unfassbarkeit, dass ich habe es akustisch nicht verstanden. Dass er mich so behandeln kann oder also ich, aber dass Sarah, ich jemand an die Liebe glaube, tut es so sehr weh, dass ich wollte immer nur auch wie so viel, ich wollte nur einen Mann haben in meinem Leben, einen Mann und aber Sarah, langsam. Dann musst du akzeptieren, dass das eine schlimme Erfahrung war und dass du offensichtlich an einen Menschen geraten bist, der dir nicht gut getan hat und der dich vielleicht nie wirklich geliebt hat oder zumindest in den letzten Jahren nicht, so wie du mir das gerade geschildert hast. Ja, das tut aber halt weh. Ja, das tut schon weh. Aber es hilft überhaupt gar nichts, dem aus dem Weg gehen zu wollen. Damit muss man sich konfrontieren. Nur, wenn man das tut, kann man auch aus so einem Fehler, den man vielleicht begangen hat, kann man auch Schlüsse ziehen und auch lernen für die Zukunft. Im Übrigen, es war ja insofern auch nicht alles schlecht, denn du hast immerhin 4 Kinder, die du ja... Nee, das habe ich leider nicht, weil das 4. Kind ist in der Schwangerschaft gestorben. Du hast immerhin 3 Kinder, die du liebst. Natürlich, und die Kinder waren für mich ausschlaggebend, dass ich den Kindern ein Leben geben wollte, wie ich. Also den Kindern halt auch ein Leben nicht zeigen wollte, wie sie nicht leben müssen. Okay, aber das ist ja nun gescheitert. Das ist ja der Grund auch, dass die Kinder sollen sehen, dass man frei leben kann. Ach so, ja genau, ich hatte es falsch verstanden, genau. Insofern sind diese Kinder, sieh es doch mal so, gut, da ist vieles schiefgelaufen. Du hast vielleicht auch einen großen Fehler gemacht, dass du zu blind warst und das nicht richtig gesehen hast, was da abgegangen ist in der Beziehung. Und du nicht früh genug von ihm weggegangen bist. Okay, das muss man dann einfach in seinem eigenen Leben auch akzeptieren, wenn man so etwas erlebt hat. Aber der große Trost ist doch, dass du diese drei wunderbaren Kinder hast. Ja, das weiß ich. Mit denen du nach vorne schauen kannst. Und du bist erst 26 Jahre alt. Hier liegt die ganze Welt und das ganze Leben ja noch zu Füßen. Du hast eine fulminante schlechte Erfahrung gemacht. Ja, das ist schlimm. Und das tut mir auch sehr leid für dich. Aber das heißt ja nicht, dass dein ganzes Leben dadurch ruiniert ist. Nein, aber es ist einfach so, dass ich aber zweifeln würde, oder mein Gefühl sagt mir auch, wenn mich ein anderer Mann anspricht, dass ich Angst habe, dem wieder so zu vertrauen, wie ich es dem Partner. Das kann ich verstehen, wenn man sowas erlebt hat. Aber ich will dir mal sagen, bevor du einen anderen Mann richtig ansprechen kannst und dich auf einen einlassen kannst, musst du dich auch erstmal komplett von dem gelöst haben, von dem Alten. Ja, ich meine nur, wenn mich jemand anspricht. Also ich spreche sowieso überhaupt niemanden an. Ich gehe mit Scheuklappen durch. Aber lass uns nicht so viel theoretisieren. Das ist ja gar nicht der Fall im Moment. Nein, natürlich nicht. Im Moment ist es mal gerade ein Jahr her und du hast da wirklich richtig krasse Sachen erlebt. Lass sich das Ganze erstmal beruhigen. Und dann kann man sehen, wenn real wirklich ein neuer Partner auftaucht, wie sich das dann entwickelt. Natürlich bist du skeptisch, aber du darfst dich jetzt in diese Skepsis natürlich auch nicht derart reinsteigern, dass du niemandem mehr eine Chance gibst. Nein, ja nicht, aber es ist halt schon sehr, sehr, sehr schwer. Es ist sehr, sehr schwer. Deswegen würde ich dir auch sehr raten, dass du eine wirklich psychologisch-therapeutische Hilfe in Anspruch nimmst. Ich merke das, dass das mit ein paar Sätzen nicht getan ist. Da muss man schon gezielter und länger ran. Nein, weil es ist ja auch so erschreckend, dass man dem Mann nicht die Lüge angesehen hat. Ja. Also ich weiß, dass du über dich auch erschüttert bist. Das ist halt schon erschreckend, wenn die Erkenntnis dann kommt oder dann der Richter dann sagt, es gab nie einen Unfall. Der Mann, der sie liebt, hat versucht, sie zu täuschen. Und dann denkt man, das kann man sich nicht begreifen. Aber das musst du einfach lernen zu akzeptieren, dass du mit einem offensichtlich ganz verlogenen Menschen zusammengelebt hast. Jetzt möchte ich, dass meine Psychologin mit dir spricht, Sarah. Weil ich wirklich finde, dass du gezielt was unternehmen musst. Und was genau kann sie dir erklären, wie man das macht und welche Art der Therapie gut wäre für deinen Fall? Ja? Dürfen wir dich nochmal anrufen? Ja, gerne. Dann legst du bitte auf und ich wünsche dir und deinen Kindern von Herzen alles Gute. Danke dir und du bist ein ganz toller Mensch, das wollte ich dir auch nochmal sagen. Danke, danke. Vielen Dank. Tschüss, Sarah. Tschüss. Von Sarah zu Sandra. Sandra ist 44. Guten Morgen, Sandra. Guten Morgen, Romian. Schönen guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ja, ich sage mal so, dass ich seit letztem Herbst eine Art Affäre habe mit einem Mann, ja, den mein Mann und ich schon lange kennen, auch seine Frau, wo sie noch zusammen waren und wir duzen uns und ja. Also du bist verheiratet? Ja. Ja. Lange schon? Seit 2002. Ah ja. Und er ist auch noch verheiratet, lebt aber schon länger getrennt und hat eine neue Partnerin. Ach, der hat auch eine neue Partnerin und dennoch hat er eine Affäre mit dir? Ja. Was ist denn mit dem los? Und zwar habe ich letztes Jahr August, September dort angefangen im Haushalt. Weil ich zu dem Zeitpunkt schon längerfristig in meinem Job, bei meinem ersten Job, keine Arbeit hatte. Hm. Was hast denn du gelernt? Und mir so Gedanken gemacht habe, bitte. Was hast denn du gelernt? Ich bin ausgebildete Kinderpflegerin. Ah ja. Hm. Und habe mir so meine Gedanken gemacht und kam dann auf die Idee. Ja, und das hat sich schon so ergeben. Er hatte niemanden für zu Hause und ich habe dann da angefangen. Ja, lebt er da alleine in der Wohnung oder Haus, was das da ist? Da lebt er alleine. Ja, und dann fing das Techtelmechtel mit euch beiden an? Ja, im Herbst irgendwann kam er dann nach Hause über Tag und er hatte es sehr nah, direkt nebenan die Werkstatt. Ja. Und näherte sich mir dann so an. Und, also das heißt, der erste Schritt ging von ihm aus, ja, aber du hast willig mitgemacht. Oder nicht so am Anfang? Er ist nur etwas zurückhaltend. Warst du nicht erstaunt? Ja, allerdings. Und hat er dir eigentlich früher auch schon gut gefallen? Doch. Doch, das schon? Das kann ich nicht anders sagen. Muss man so offen sagen? Ja. Ja. So, was ist das jetzt für eine Beziehung, die ihr miteinander habt? Ist das eine Sexbeziehung, eine Liebesbeziehung, beides? Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Bist du verliebt in den Mann? Nein. Nein? Ich bin attraktiv, kann ich nicht anders sagen. Also es ist Sex. Er hat auch was an sich, was ich von meinem Mann so nicht bekomme. Was? Mein Kompliment. Ja. Ja, irgendwas muss ich ja an mir haben, sonst Positives, sonst wird er, nehme ich mal an, sowas gar nicht mehr beginnen. Ja. Aber ich habe da nichts von. Wie, du hast davon nichts? Verstehe ich nicht. Deswegen sage ich, das ist vielleicht so eine Art Affäre. Also, er nimmt sich, was er möchte. Was möchte er denn? Sex? Ja. Und du hast davon nichts? Nicht Sex in dem Sinne. Was denn? Eher Oralsex. Oralsex für ihn. Ach so, das heißt, du bist die Aktive bei ihm? Genau. Sonst passiert nichts? Nein, weil er wahrscheinlich sich nicht traut. Ach so. Weil er Sorge davor, weiß ich nicht, dass ich schwanger werde oder was. Ach so. Das heißt, du musst ihm ab und zu oral, Nicht ab und zu, fast jede Woche. Was, jede Woche? Wenn ich gerade dann auch komme, um den Haushalt zu machen. Oder ab und zu mal ihm da die Wäsche zu bügeln. Der Knabe lässt es sich aber gut gehen und lässt dich verwöhnen. Ja. Und für dich ist das natürlich völlig, völlig frustrierend, oder? Ja, er meinte dann vor einiger Zeit mal, kannst du mal Kondome besorgen. Aber das wurde dann so dahingesagt, seitdem habe ich ja nichts davon gehört. Würdest du denn gerne mit ihm mal schlafen? Oh, es könnte schon sein, dass ich da schwach werde. Ja. Damals am Anfang habe ich gedacht, wie gehst du jetzt damit um? Ja. Aber mittlerweile, da mein Mann auch seit einiger Zeit, ja, oder schon seit längerem, mir zum Thema Kinderwunsch, mich hängen lässt, mich nicht ernst nimmt und so weiter, war das für mich irgendwo... Du bist 44, ne? Da ist jetzt auch höchste Eisenbahn, ne, mit Kind. Eben, ich weiß. Ja. Das kann ich praktisch als abge... Ja. Macht dir denn der Sex mit deinem Mann noch Spaß? Ich habe noch eine Psychotherapeutin hier vor Ort, mit der ich schon mal darüber spreche, okay. Alles Mögliche. Ja. Und, es kommt vor, je nachdem, was so gerade Themen ist oder wie ich mich bei meinem Mann angenommen fühle, dass ich da keine Lust mit ihm zu haben. Hm. Also ist das auch nicht so der Reißer, kann man so sagen? Nein. Nee. Und er macht ja auch keine großartigen Komplimente, ist auch nicht so sehr, sehr nett zu dir. Ist er denn zumindest ein bisschen zärtlich zu dir? Kuschelt er schon mal, streichelt er dich? Ja, ab und zu. Er ist das von zu Hause aus nicht so gewohnt. Ach so. Klingt alles ziemlich trocken und kalt. Ja. Ist so, ne? Mhm. Und die Komplimente zumindest kriegst du von deiner Affäre? Ja, das schon. Das schon, aber sonst... Ab und zu, aber mehr kriegst du von dem auch nicht. Hm. Hört sich für mich so an, als wärst du in deiner Ehe nicht zufrieden und bist auch mit dem Geliebten nicht zufrieden. Nö, nicht so richtig. Irgendwie, beides nicht so das Gelbe vom Ei. Ja, hat es mich zwar zwischendurch schon mal so ein bisschen, irgendwo gut getan, dass ich so, für ihn irgendwo diejenige bin, aber sonst. Aber der Geliebte, ist der verliebt in dich? Nee. Das weiß ich nicht. Klingt nicht so. Ich zweifle eher mal dran. Also wenn du schon zweifelst, zweifle ich auch dran. Du bist praktisch, du bist da. Ja. Er kann sich schön da ab und zu mal einen sich verwöhnen lassen und das war's dann auch. Was ist denn überhaupt? Hast du kein schlechtes Gewissen deinem Mann gegenüber? Nein. Nein? Nein. Das kommt aber jetzt ganz forsch raus. Nein. Ja. Warum nicht? Weil aufgrund des Verhaltens meines Mannes, von meinem Mann, gerade dieses Kinderwunsch, das ist auch eine Sache, das meinte meine Psychotherapeutin letztens noch, weil wir hatten mal letztes Jahr so angefangen mit verschiedensten Behandlungen. Hm. Und dann hat mein Mann kurz entschlossen den Rückzieher gemacht. So eine Art Vorbereitung zur künstlichen Befruchtung. Verstehe. Und meine Psychotherapeutin meinte letztens zu mir, ja, das ist für mich so wie ein Schlag in die Magengrube. Ja. Und das ist alles, sind alles so Sachen, wo ich irgendwo denke. Hattest du den egal. Kinder. Ihr seid seit 2002 verheiratet, sagst du. Hattest du den Kinderwunsch von Anfang an? Ja. Und er nicht? Nee, er hat das dann nicht so alles so ernst genommen und. Das heißt, es ist immer alles so, ja, so getrickst worden, dass du nicht schwanger wurdest, weil er es auch nicht wollte. Ja, richtig. Das heißt, er hat dich in einem ganz großen, fulminanten Wunsch von dir nicht ernst genommen. Ja, und dann kommt auch noch dazu, dass mein Mann, das hat sich dann herausgestellt, ja, eingeschränkt fruchtbar ist. In den letzten Jahren. Hm. Liebst du deinen Mann noch? Das doch. Irgendwo. Dadurch, dass ich vieles im Leben erlebt habe, bin ich auch nicht so ein Mensch, der sich so, ja. Oder ist er einfach nur so ein ganz so ein Alltagsbegleiter, mit dem das so okay läuft? Nee, würde ich nicht sagen. Nee, ist schon ein bisschen mehr ein Gefühl. Ja. Und ich bin doch niemand, der sich so mal schnell trennt. Aber du bist ja. Ich habe schon viel durchgemacht, das muss ich schon sagen. Und bis jetzt hat's. Gab es denn zwischen euch beiden schon viele intensive Gespräche über die Problematik des Kinderkriegens zum Beispiel? Ja. Und? Aber ich habe auch. Das ist was, was mich auch dann ziemlich kränkt und wo ich dann, wie gesagt, keine Lust habe, wenn mein Mann meine Gefühle nicht versteht. Das verstehe ich. Da kann ich. Bin ich auf deiner Seite. Oder er gar nicht mal mich fragt. Wie ist es dir damit? Ja. Diese Affäre, die du hast, verstehe ich das vielleicht so in der Richtung, dass du sogar deinem Mann damit eins auswischen willst? Ja. Ja. Mhm. Deshalb beendest du sie auch nicht? Wahrscheinlich nicht. Du könntest sie ja beenden, du hast ja nicht viel davon. Nee. Oder, stimmt. Oder spekulierst du darauf, dass du vielleicht doch mit dem schlafen könntest und von dem schwanger wirst? Nein. Nein, das nicht. Das möchte ich nicht. Ja. Also, so gut, ich habe manchmal schon mal so Gedanken gehabt, auch. Also. Aber Hauptsache, ich werde schwanger, ne? Und wenn ich allein erziehe, das Kind, aber meinen größten Wunsch habe, aber. Ja. Gedanken ist nicht tun. Also ist diese Affäre so ein Protest, ein stiller Protest? Mhm. Doch, kann ich so sagen. Und ich überlege auch noch, ob ich nicht meinen Mann, sondern ihn mal darauf anspreche, dass ich so, ja, praktisch nur in der befriedigenden Stellung bin und ich da nichts von habe. Mensch, Sandra, mir ist ganz unwohl bei all den Sachen, die du da erzählst. Mir ist unwohl, weil es für dich alles nicht gut ist. Deshalb. Ja. Du bist ja in der Ehe, die, ja, du sagst, du liebst deinen Mann noch, aber irgendwie habe ich eigentlich jetzt vorwiegend negative Sachen gehört. Mhm. Auch traurige Sachen, dass dein Mann dich so ignoriert und letztendlich dich dadurch auch verletzt. Ja. Das finde ich schon sehr schlimm. Dann finde ich es auch traurig, dass gerade du. Gerade dann. Bitte? Gerade dann bin ich auch sehr gekränkt. Genau. Dann finde ich es auch traurig, dass du dir so ein Ventil des Zornablassens suchen musst. Das ist ja für dich auch demütig, dem Typ da ständig einen zu blasen. Das ist doch furchtbar. Ja. Wenn du da eigentlich, du hast da nichts von, eigentlich willst du das auch nicht großartig. Das finde ich, die ganze Situation ist unbefriedigend. Ja, aber ist das zu einseitig? Ja, alles. Was mache ich da in der? Was passiert jetzt? Ich fühle mich so benutzt irgendwo. Ja. So, was müsste jetzt passieren, dass es besser wird? Ja, bei meinem Mann habe ich da wenig Hoffnung, weil Kinderwunsch ist so gut wie ja. Das ist vorbei, das Thema. Das Thema. Ja. Ich versuche jetzt aber das Jugendamt irgendwie Bereitschaftspflege oder was, dass ich Pflege kriege oder in der Art. Ich habe ja schon durch meinen Beruf, Gott sei Dank für mich. Kinder um mich. Ja. Was für mich von großem Vorteil ist. Ich verstehe, aber trotzdem. Ich habe jetzt nichts gegen Kinder, ich habe etwas dafür, ich habe sie gerne um mich. Was wird aus deiner Ehe und was wird aus der Affäre? Hm. Das ist die große Frage. Ich finde das ganz, ganz frustrierend, was du da erzählst. Hm. Eigentlich müsste man da wirklich reinschlagen und alles, den Tisch ganz aufräumen. Da muss alles neu gemacht werden. Hm. Ich würde am liebsten den Mann mit der Affäre mal fragen, dann mal sagen, ich fühle mich in der Rolle, die ich spiele, da irgendwo nicht wohl. Ja, so das sowieso. Aber die Lösung ist ja auch nicht, dass du dauerhaft die Affäre da hast. Nein. Das geht ja auch nicht. Mhm. Natürlich darfst du das nicht dauerhaft machen. Also sowieso nicht. In der Rolle, die du da hast, in der fühlst du dich nicht wohl, das geht so nicht. Da muss sofort ein Riegel vorgeschoben werden. Ja. Aber selbst nehmen wir mal an, ihr hättet einfach nur Sex ab und zu miteinander, ist das ja auch kein Lebenskonzept. Nein, natürlich nicht. So, das heißt, du musst dein ganzes Leben neu bedenken. Hm. Ist das richtig ist das richtig in dieser Ehe? Hab ich auch schon. Mhm. Musst du nachdenken. Ja. Du sagst, du hast viel erlebt früher und du trennst dich nicht so leicht und irgendwie liebst du ihn noch. Irgendwas in mir sagt, dass dass eigentlich diese Ehe nicht mehr in Ordnung ist. Mhm. Vielleicht sogar so sehr nicht mehr in Ordnung, dass man durchaus auch ins Tabu hineindenken sollte, nämlich, dass man sich da vielleicht trennt. Ja. Und du dein Leben neu ordnest. Das klingt alles nicht gut, was du mir erzählt hast. Ja, Gedanken habe ich mir auch schon drüber gemacht. Sandra, mehr kann ich dir leider nicht sagen, so von meiner Einschätzung her. Aber das mehr wolltest du wahrscheinlich auch gar nicht hören. Ja, würdest du den Mann mit der Affäre mal darauf ansprechen? Oder bis jetzt habe ich mich schon nicht so richtig getraut. Na klar, lass doch nichts mit dir machen. Mach du. Der findet das dann lächerlich. Nein, mach du, was du willst. Mein Gott, du darfst dich doch nicht demütigen lassen. Aber das Hauptproblem ist die Ehe. Ja, klar. Ne? So, meine Liebe. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich da gar nicht drauf eingelassen. Genau, genau. Du hast recht, völlig recht. Ja. So, liebe Sandra, alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank. Von Herzen. Und danke für den Tipp. Gerne. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. 1.47 Uhr haben wir und hier ist David, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo David. Du klingst aber schön nah. Das ist eine Festnetzleitung wahrscheinlich. Ja, genau. Um was geht's? Also, ich habe manchmal Sex mit Männern und danach schäme ich mich manchmal dafür. Also ich bin halt auch bisexuell. Gehe ich von aus, ja. Ja. Und hast du auch eine Freundin? Nee. Zurzeit nicht. Also die letzte ist halt auch schon sehr lange her. Also mit 15 hatte ich die, also vor 5 Jahren. Ach so, das ist aber sehr lange. Ja. Nicht mal verliebt gewesen die letzte Zeit? Ja, verliebt schon. Aber keine richtige Freundin bekommen. Auch schon mal verliebt gewesen in einen Typ? Nee, das nicht. Nee. Also Männer interessieren dich rein sexuell? Genau. Also ich könnte mir auch keine Beziehung halt vorstellen mit einem Mann. Ja. Das Problem liegt jetzt darin, dass du dich schämst, dass du mit Männern ab und zu Sex hast. Ja, also wenn beim Sex habe ich dann halt auch Spaß, aber weil das irgendwie vorbei ist und ich dann, meistens ist das dann immer bei dem anderen zu Hause, wenn ich dann irgendwie zurückfahre, dann schäme ich mich schon auf dem Weg nach Hause irgendwie dafür, was ich getan habe. Warum? Versuch's mir mal ein bisschen näher zu erklären. Warum schämst du dich? Dann irgendwie passt das nicht so dazu, was oder wie mein Leben sein sollte. Also ich wünsche mir ja für meine Zukunft schon eine Familie mit Frau und Kindern und eigenes Haus und sowas und eine glückliche Familie halt. Es spricht ja nicht unbedingt dagegen. Ja, aber ich könnte nicht beides verwenden. Nein, du hast ja auch, wenn du eine Frau hast, nicht andere Frauen noch. Also, ja. Ne? Also das ist ja nicht, das schließt einander ja nicht aus. Findest du überhaupt so Schwule und so ein bisschen auch, naja, ist nicht so dein Ding? Also die, sag ich mal, das ist ein bisschen schwer zu sagen, also die Schwule, die das so sehr stark nach außen hin tragen, sag ich mal, würde ich jetzt nicht so gerne als Freunde haben. Also ich kenne persönlich recht wenige Schwule, also sehr, ich glaube nur einen. Ja, einen nur. Den sieht man das jetzt auch nicht an. Habe ich auch kein Problem mit dem, was wir unternehmen und so. Ja. Aber also so mit anderen. Wenn du, lass uns mal immer ein Spiel spielen. Du bist kurz davor, auf die Welt zu kommen. Ja. Und der liebe Gott sagt, pass mal auf, David, du kannst dir aussuchen, werde heterosexuell, bisexuell oder homosexuell. Was würdest du dir auswählen? Schon heterosexuell. Weil? Weil ich mir so eine Zug, also weil ich mir so eine Familie halt wünsche. Weil das auch gesellschaftlich mehr akzeptiert ist? Unter anderem auch, ja. Ja. Ich glaube, daher rührt, das ist das Hauptproblem. Ja. Wem erzählst du davon, dass du mit Männern Sex hast? Auch gar keinen. Ach, also, gar keinen. Gar keiner meiner Familie oder Freunden, habe ich noch niemanden von erzählt. Also du hast keinen besten Freund, dem du sowas beichten kannst? Nee, weil ich einfach Angst habe, dass ich dann irgendwie komisch angesehen werde. So. Und weil du wahrscheinlich Angst hast, dass der beste Freund dann denkt, Mensch, jetzt will der von mir auch was. So eine Art, ja. Ne, die Richtung. Du sprichst ja mit einem bisexuellen Menschen. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ja, ja, klar. Ja. Das weiß ich. Ja. Insofern kann ich dich natürlich sehr gut verstehen, was da in dir vorgeht. Ich habe auch lange gebraucht für mich, das für mich so als Identität zu akzeptieren. Das war damals, als ich in deinem Alter war, noch ein bisschen schwieriger als heute, weil es heute ein bisschen viel freier ist als sonst. Aber dennoch ist das eine Frage der Identität, dass man fragt sich eigentlich, was bin ich eigentlich? wie kann ich mich einordnen und wie sehe ich auch meine Zukunft, so wie du es gerade auch gesagt hast. Ich finde Folgendes, wenn du Bock hast, mit Männern zu schlafen, du bist 20 Jahre alt und du bist ungebunden, dann schlaf mit Männern. Dieses schließt nicht aus, dass du irgendwann eine Frau hast und ein Haus hast und eine Familie hast und deiner Frau treu bist. Nur aufgrund der Tatsache, dass du eine bisexuelle Neigung hast, bist du ja nicht automatisch ein untreuer Mensch oder ein promisklebender Mensch. Also ich mache das ja auch nicht so oft, sag ich mal. Also, also einmal im Monat allerhöchstens. Ne? Wie kommst du denn an die Jungs ran? Ja, nicht also über das Internet kennen. Ja. Also nie irgendwie, ich gehe auch nicht auf irgendwelche Partys, die rein für Homosexuelle sind oder so. Also alles über Internet. Was meinst du, wie viele Männer es im Verborgenen gibt, die genau also in dieser Richtung gepolt sind, die das auch komplett geheim machen, die nach außen ein heterosexuelles Leben führen und auch ein gewisses Interesse an einem Sex mit Männern haben? Was meinst du, wie viele es sind? Unmengen. Ja, also denke ich schon viele. Also ich sehr viele. Sehe das ja auch so im Internet, wenn ich da mit den Männern chatte, ja. Dass sie das dann auch, manche haben sogar schon sind verheiratet. Ja, klar. Also David, wir leben Gott sei Dank in einer sehr freien und toleranten Zeit mittlerweile, wo auch Homosexualität und lesbisches Leben immer mehr akzeptiert werden. Versuch doch einfach deine besondere Art der Sexualität, nämlich dass du so eine gewisse sexuelle Neigung zu Männern hast, ohne dass du dich in einen Mann mal verlieben könntest. Nimmst du einfach mal so als naturgegeben hin und problematisiere es nicht weiter. Ja. Leb es einfach aus und gut ist, und wenn du dich in eine Frau verliebst, dann bist du eh in die Frau verliebt und gehst deinen Weg mit der Frau. Es macht doch Spaß. Ja. Ja. Und du machst es dir kaputt, indem du hinterher grübelst drüber. Ja, genau. Das Grübeln muss ein Ende finden. Also David, ich kann dich ja nur ermutigen, mach es weiter und leb es aus. Offensichtlich ist das ja in dir, also musst du es auch leben. Ja. Und dann darfst du es auch genießen, finde ich. Ja, ich hoffe, dass das ein bisschen überzeugt. Bin mir da nicht so ganz sicher gerade. Nee, es ist schon mal schön, halt mit jemandem zu reden, der also einfach darüber zu reden und okay, du kennst dich da ja auch schon so aus, sag ich mal, und das ist halt noch besser. Das ist schon schön. Ja, weil ich kann es wirklich gut verstehen in deinem Fall, weil ich mir selbst oft die Gedanken früher gemacht habe und war da bisweilen oft sehr verzweifelt und dachte, wie soll das weitergehen? Das ist alles Quatsch, sage ich dir. Da blockiert man sich nur und hinterher ärgert man sich, was man sich im Kopf gemacht hat. Lebe, es ist dein Leben, es ist dein Zeit und es ist dein Leben. Und genieße es. Ja. Alles Gute. Ja, vielen Dank. Tschüss, David. Ciao. Und hier ist die Hilo. Und die Hilo ist 47. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Hilo. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass mein Freund, mit dem ich nächste Woche ganz fest zusammenleben wollte, sich gestern das Leben genommen hat. Ganz. Und ich damit gerade versuche umzugehen und. Mit dem du ganz fest zusammenleben wolltest. Wie lange kennt ihr euch denn schon? 2 Jahre und. Das war erst eine freundschaftliche Verbindung und er war noch in seiner Ehe. Und ich bin aktuell noch verheiratet, lebe aber in Trennung. Und wir haben eine Fernbeziehung geführt. Und er war da, ich bin 26 Jahre jetzt verheiratet und. Also war er schon. Also war ja schon etwas sehr Besonderes, dass du dich jetzt auf diesen neuen Mann zubewegt hast. Das war was sehr Besonderes, ja. Und wir haben das beide auch so als großes Glück empfunden. Er auch? Ja. Warum hat er sich das Leben genommen? Es ist so, dass ich zurzeit noch vieles zu erledigen habe hier in meinem Heimatort und mit meinem Mann und meinen beiden Kindern in einem Haus lebe. Mit der Tatsache ist er dann nicht zurechtgekommen, obwohl ich ihm beteuert habe, dass er keine Angst haben muss. Er ist mit der Tatsache nicht zurechtgekommen, dass du noch bei deinem Mann bist, obwohl ihr geplant habt, jetzt in Kürze zusammenzuziehen. Ja, er hat immer wieder gesagt, er hat so eine schreckliche Angst, dass ich mich anders entscheiden könnte. Dabei war ich schon, mein Wohnsitz war umgemeldet. Also ihr hattet schon eine gemeinsame Wohnung gemietet oder Nein, seine eigene Wohnung in der Firma, die er hat. Achso, und da wolltest du hinziehen? Ja, genau. Ich habe da auch viele Wochen auch schon zugebracht und die Wochenenden im Wechsel. Seine kleinen Kinder, die kamen dann auch zu uns. Wie hat er sich in das Leben genommen? Ich schätze mal mit Gas. Also der Kriminalbeamte, der hier vor Ort, konnte mir nur sagen, mit CO2. Also einen Grill hat er sicher nicht aufgestellt in der Wohnung, das hätten die Mitarbeiter mitbekommen. Nun bist du ja, also, ich sag mal, nur die Geliebte. Ich wundere mich, dass die Polizei dir das überhaupt so sagt. Ja, ich muss ja befragt werden. Hm. Ich muss ja meine Zeugenaussage machen. Ich muss ja herausgefunden werden, wie die Umstände sind. Und das ist jetzt so eine Vermutung von. Ist es eine Vermutung von dir, dass er Angst hatte, dass du vielleicht doch nicht zu ihm kommst? Oder gibt es schon Nein, das hat er ganz deutlich geäußert. Immer wieder geäußert. Sehr deutlich gesagt, immer wieder. Und das war sehr, sehr. Und du glaubst, dass das auch wirklich der Grund ist seiner Selbsttötung? Mit Grund ist natürlich auch seine wahnsinnig schwierige Scheidungsauseinandersetzung. Er ist geschieden seit einigen Monaten, aber das verlief natürlich ganz, ganz übel. Und hinzu kommt die Angst jetzt vor der Vermögensauseinandersetzung. Das Geschäft sitzt natürlich auch darunter. Du stehst natürlich jetzt unter Schock noch, nachdem du die Nachricht so kurzfristig erhalten hast. Ich hätte es niemals für möglich gehalten. Er sagte gestern, als ich sagte, wir müssen jetzt auch mal ein bisschen Abstand gewinnen, weil es gab Telefonate rund um die Uhr. Er rief mich ständig an, wollte wissen, was ich tue, wo ich bin, wie es läuft. Ich kam nächtelang nicht zur Ruhe, weil er gerade in der Nacht wissen wollte, wo ich bin. Und was überwiegt denn bei dir gerade so im Moment die vielleicht ein schlechtes Gewissen, die Trauer oder der Zorn? Beides alles. Zorn alles. Auch. Zorn. Zeitweise Zorn sogar auch das. Weil ich denke, warum tut er all den auch seinen kleinen Kindern das an? Die 9 und 11. Das frage ich mich natürlich auch, warum mitten tut er. Drin, mitten in all diesen Sachen und wir hatten die Perspektive. Ja, ich denke jetzt gerade im ersten Moment habe ich es an dich gedacht. Ihr plant einen neuen Lebensabschnitt und da ist eine neue Liebe. Warum tut er dir das an? Warum tut er es natürlich auch seinen Kindern an? Warum? Und du sagst, da ist auch ein schlechtes Gewissen, weil du in etwas abgebremst hast? Ja, weil ich mit diesem permanenten Misstrauen schlecht zurechtkam. Hello, ich möchte ganz dringend noch was sagen, weil ich höre schon die Hintergrundmusik. Das muss ich dir doch sagen. Obwohl wir jetzt nicht so lange gesprochen haben, bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass du kein schlechtes Gewissen haben musst. Dafür muss man kein schlechtes Gewissen haben. Ich habe mein Handy die Nacht ausgeschaltet, die letzte Nacht, und dann waren so viele Anrufversuche und zwei SMS und dass er nicht mehr kann und warum, wenn er nicht mehr gekonnt hätte, warum hat er sich nicht in eine Psychiatrie einweisen lassen, um sich helfen zu lassen? Warum tut er euch allen das an? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich muss Schluss machen. Wir werden dich sofort wieder anrufen. Legst du bitte auf, wir melden uns gleich wieder. Ja? Ja. Bis gleich. Tschüss. In der Technik, Volker Tarke. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche.